wenn das die anderen wüssten, oh aha, dass sie uns heimlich küssten, oh aha, was sie zu sagen wüssten, ja aha, das weiß nicht jeder, oh aha, wie wird man uns beneiden, oh aha, sind erst ein paar wir beiden, oh aha. Wer könnte das beschreiben? Ja, das weiß noch keiner außer dir und mir. Dies Geheimnis wollen wir bewahren und kein Mensch soll heute es erfahren. Oh, aha, wenn das die anderen wüssten, oh, aha, dass wir uns heimlich küssten, oh, aha, was die zu sagen wüssten. Ja, das weiß noch keiner außer dir und mir.